1. So spricht der Herr zu Kairos, seinem Gesalbten, ich habe sein rechte Hand ergriffen, im Volke vor ihm zu unterwerfenen Königen die Macht zu nehmen, damit Turen sich vor ihm offenen und Tor nicht verschlossen bleiben. 2. Ich werde vor dir herziehen und anibins Geland ebnen, bronzin Turen werde ich zerbrechen und Eisenriegel zerschlagen. 3. Ich werde dir verborgen Schatze und tief verstecte Reichtümer geben, damit du erkennst, dass ich, der Herr, es bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. 4. Meins connects Jacob und meins Erwalten Israels willen habe ich dich bei deinem Namen gerufen und dir Ehrentitel verliehen, obwohl du mich noch nicht kanntest. 5. Ich bin der Herr und es gibt keinen anderen, außer mir existiert kein Gott. Ich habe dich gestärkt, obwohl du mich noch nicht kanntest. 6. Dies Gesche, damit die Menschen vom Aufgang der Sun bis zu ihrem Untergang erkennen, dass es außer mir niemanden gibt, ich bin der Herr, und es gibt keinen anderen. 7. Ich beil das Licht und schaff die Finsternis, ich bewirk Heil und verursach Unheil, ich, der Herr, bin es, der all dies vollbringt. 8. Last, Himmel. Von oben herab gerechtig keep regnen und die Wolken sollen sie herab rieseln lassen. Die Erde moge sich offnen und heil herverbringen und gerechtig keep soll zugleich aufsprießen, ich, der Herr, habe dies geschaffen. 9. Sollte ein Gefass mit seinem Skopfer streiten oder ein Tanscherb mit dem Topfer? Sag der Tanzu seinem Bildner, was magst du? Oder zu dem, der mit ihm arbeitet, du es j kein hand. 10. Sag jemen zu seinem Vater, warum zugst du? Und zu seinem Mutter, warum gebarst du? 11. So spricht der Herr, der Heilige Israels, und sein Skopfer, fragt mich nach zukünftigen Dingen und überlast mir die Sorge meinkinder und das Werk meiner Hand. 12. Ich habe die Erde gemacht und die Menschen darauf geschaffen, mein Hand haben den Himmel ausgebreitet und all sein Stern angeordnet. 13. Ich habe ihnen gerechtig keet erweckt und word all sein Wedge ebnen, a word mein Stadt wieder aufbauen und mein Gefangen in Freilassen, one Besalung oder Gegenleistung, spricht der Herr der Hirscheren. 14. So spricht der Herr, der Reichtum Ägyptens und der Ertrag von Kash soe die Hope gewachsen in Saba werden zu dir übergehen und dir gehoren. Sie werden dir in Ketten folgen, sich für dir niederwerfen und dich anfliehen, ne bei dir ist Gott und es gibt keinen anderen Gott. 15. Warlich, du bist ein verborgener Gott, der Gott Israels, ein Retter. 16. Al, die Gottesbilder herstellen, werden beschamt und zutiefst gedemütigt, sie werden gemeinsam in Schande gehen. 17. Israel aber wird durch den Herrn zu ihrem Heil gerettet, werdet niemals mehr beschamt oder gedemütigt werden. 18. Denn so spricht der Herr, der Skopfer des Himmels, ist der alleinige Gott, der die Erde geformt und gemacht hat, hat sie nicht als Chaos geschaffen, sondern damit sie bewohnt wird, ich bin der Herr, und es gibt keinen anderen. 19. Ich habe nicht im Verborgenen gesprochen, an einem dunklen Ort der Oda, noch habe ich den Nach kommen Jacobs gesagt, such mir vergeblich. Ich, der Herr, sprech gerechtig keet und verkündig Wahrheit. 20. Versammelt Juken kommt herbei, tretet also zusammen, die den Heiden in common side. 1:16 die ihr Holzernen Gottesbilder trajan und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. 21. Verkündet is und legt es da. Sie sollen miteinander beraten, wer hat die schon vor langer Zeit verkündet und es längst bekannt gemacht? Wo ich, der Herr, es nicht? Es gibt keinen Gott außer mir, keinen gerechten und rettenden Gott außer mir. 22. Wendet juk mir zu und last juk retten, al enden der Oder, den ich bin Gott, und es gibt keinen anderen. 23. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meine Mund ist Wahrheit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurück genommen wird, jeds nie soll sich vor mir bugen, und jeds zunge soll mir true schworen. 24. Man wird sagen, ne beim Herrn gibt. Es gerechtig keet und stork. Al, die sich gegen in erhoben haben, wer den zu im kommen und sich schamen müssen. 25. Im Hern wer den al nach kommen Israels gerechtfertigt und sich seine Ruhmen.